russischer Abstammung fest. Papst Benedikt XVI. Beendet seinen dreitägigen Besuch in Österreich. Das sind drei unserer Themen bis 20 nach 6. Jetzt aber die Nachrichten mit Martin Rutenberg. Kabul. Afghanistans Präsident Karzai hat den radikalen Taliban am Mittag noch einmal Friedensgespräche angeboten. Zuvor hatte er aus Furcht vor einem Anschlag eine Ansprache in einem Stadion in Kabul abgebrochen. Während der Rede hatten die Sicherheitskräfte Warnschüsse abgegeben. Karzai ist in den vergangenen Jahren mehreren Attentaten entgangen. Nach einer Untersuchung der Vereinten Nationen haben die Selbstmordanschläge in Afghanistan innerhalb eines Jahres um mehr als das Sechsfache zugenommen. Im Jahr 2005 seien 17 Attentate gezählt worden, im vergangenen Jahr 123. Die meisten Selbstmordattentäter würden im benachbarten Pakistan angeworben und ausgebildet. Jerusalem. Die israelische Polizei hat eine Bande von 8 Neonazis verhaftet. Sie hätten Ausländer und orthodoxe Juden angegriffen und den Innenraum von Synagogen mit Hakenkreuzen beschmiert, teilten die Behörden mit. Im Großraum Tel Aviv hätten sie auch Drogenabhängige und Homosexuelle angegriffen. Bei den 8 jungen Männern handelt es sich um jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Gruppe habe auch enge Verbindungen zu Neonazi-Gruppen in Deutschland und anderen Ländern gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Die Festnahme der 8 Neonazis bereits vor einem Monat wurde erst heute bekannt. Nach Medienberichten hat der Vorfall in Israel große Empörung ausgelöst. Einige Parlamentsabgeordnete forderten neue Gesetze, um eingewanderte Neonazis leichter abschieben zu können. Frankfurt. Der Messerangriff auf einen Rabbiner in Frankfurt hatte möglicherweise doch einen antisemitischen Hintergrund. Nach Informationen der Tagesschau hat der Täter den Geistlichen beschimpft, weil er Jude ist, und angekündigt, dass er ihn umbringen werde. Das habe der Rabbiner einem Freund bei einem Besuch im Krankenhaus gesagt. Die Polizei hat nach Angaben der Tagesschau diese Darstellung bestätigt. Der 42-jährige Rabbiner war am Freitagabend in Frankfurt auf offener Straße von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Suche nach dem Täter war bislang erfolglos. Hamburg. Der Norddeutsche Rundfunk hat die Fernsehmoderatorin Eva Herrmann entlassen. Grund sind ihre Äußerungen über die Familienpolitik der Nazis. Herrmann hatte bei der Vorstellung ihres Buches in Berlin nach Angaben von Teilnehmern den Umgang der Nationalsozialisten mit Werten wie Kinder, Mütter und Familie als gut bezeichnet. Der NDR-Programmdirektor beim Fernsehen Harris sagte, Herrmanns schriftstellerische Tätigkeit sei nicht länger vereinbar mit ihrer Rolle als Moderatorin. Bonn. Beim bundesweiten Tag des Denkmals sind heute rund 5,5 Millionen Besucher gezählt worden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz spricht von einer Rekordzahl. Themenschwerpunkt waren in diesem Jahr sakrale Bauten. Mehr als 3.400 Städte und Gemeinden beteiligten sich an dem Denkmaltag. Interessierte hatten Zutritt zu mehr als 10.000 historischen Bauten, auch das ein Rekord. Besichtigt werden konnten Kirchen, Synagogen, Moscheen, aber auch Wegkreuze, archäologische Ausgrabungen oder Kleindenkmale auf Friedhöfen. Dresden. Der Südkoreaner Sangmin Lee hat den internationalen Opernwettbewerb gewonnen. Für seine Interpretation einer Arie aus Verdis Falstaff bekommt er 10.000 Euro. Zweite wurde die russische Sopranistin Anna Pegova. Den dritten Platz hat ein weiterer Südkoreaner belegt. Für den internationalen Opernwettbewerb in Dresden hatten sich weltweit 420 junge Sängerinnen und Sänger beworben. Stuttgart. Fabian Hambüchen aus Niedergirmes hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften am REC die Goldmedaille gewonnen. Der 19 Jahre alte Europameister siegte vor dem Slowenen Aljaž Pegan und dem Japaner Hisashi Misotori. Monza. Beim Großen Preis von Italien haben Titelverteidiger Fernando Alonso und sein Teamkollege Lewis Hamilton, beide im McLaren Mercedes, einen Doppelsieg errungen. Dritter wurde Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen aus Finnland. In der WM-Wertung führt weiter Hamilton. SWR-Nachrichten, Redaktion Karl-Heinz Dreyer. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In den Südwesten kommt weiter recht feuchte Luft. Die Vorhersage, dichte Wolken und Sonne wechseln sich ab, vereinzelt ziehen Schauer durch. Nachts teils klar, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 5 Grad entsteht örtlich Nebel. Morgen scheint vor allem im südlichen Baden-Württemberg zunächst noch öfter die Sonne. Sonst fängt es von der Kölner Bucht her an zu regnen. Im Laufe des Abends erreichen die Regenwolken auch den Hochrhein und das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 21 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Dienstag und Mittwoch Wechsel von Wolken und Sonne, nur selten Regen, noch ziemlich kühl. Es ist 18.05 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell. Kabul. Der afghanische Präsident Karzai hat heute auf Drängen seiner Leibwächter eine öffentlich gehaltene Rede mehr oder weniger mitten im Satz unterbrochen und das Rednerpult unter dem Personenschutz der Leibwächter verlassen. Mehr über diesen Vorfall in Kabul und über die Sicherheitslage in ganz Afghanistan von Ulrich Leithold. Auf den Tag genau 6 Jahre nach dem ersten Selbstmordattentat in Afghanistan herrschte in Kabul nervöse Stimmung. Bei einer Gedenkfeier im Sportstadion der Hauptstadt wollten die Leibwächter des Präsidenten deshalb kein Risiko eingehen. Zu oft schon war er in den letzten Jahren Ziel von Attentaten. So trat einer von Hamid Karzais US-trainierten Bodyguards während seiner Rede neben ihn, sprach kurz auf ihn ein und führte den Präsidenten dann vorsichtig, aber bestimmt vom Rednerpult weg. Karzai konnte noch sagen: Brüder und Schwestern, ich muss meine Rede beenden. Anlass war eine Zeremonie für Ahmad Shah Massoud. Der Führer der Anti-Taliban-Koalition in den 80er Jahren war heute vor 6 Jahren von einem Selbstmordattentäter umgebracht worden, 2 Tage vor den Anschlägen von New York. Aus der Heimat Massouds waren seine Anhänger, die ihn als Held verehren, nach Kabul gekommen. Weil das Stadion mit 25.000 Menschen bereits überfüllt war, wurden viele nicht mehr eingelassen. Die Abgewiesenen fingen an, Steine zu werfen, Augenzeugen sprechen auch von Schüssen. Später schoss dann auch die Polizei. Von Opfern ist nichts bekannt. Karzai kehrte in die Sicherheit seines Palastes zurück und gab später eine Pressekonferenz mit dem lettischen Präsidenten. Den Vorfall im Stadion erwähnte er dabei nicht. Allerdings sprach er von der verschlechterten Sicherheitslage in seinem Land. Das bedeute aber nicht, dass die Bevölkerung die internationalen Truppen in Afghanistan ablehne. Es seien ja die Terroristen, die die Menschen angriffen. Karzai wird bestätigt durch einen Bericht der UNO. Danach wurden in den ersten 8 Monaten des Jahres bereits 103 Selbstmordanschläge verübt, 70% mehr als im Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt sind dabei mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen, meist Zivilisten. Das bestätigt auch Major Charles Anthony von der internationalen Schutztruppe ISAF. According to our records, as far as we've been able to track, there have been approximately 1600 IED incidents. Nach unseren Zählungen hat es seit Anfang des Jahres 1600 Anschläge mit sogenannten IEDs gegeben, also mit selbstgebauten Bomben. 227 Zivilisten wurden dabei getötet. Die gesamten Verluste bei ISAF-Soldaten liegen damit deutlich unter denen der Zivilbevölkerung. Festnahmen deuten darauf hin, dass die Täter meist aus Afghanistan selbst stammen, jung sind und aus armen Verhältnissen. In den letzten 1,5 Jahren starben insgesamt mehr als 7.000 Menschen gewaltsam. Es war die blutigste Periode seit dem Sturz der Taliban 2001. Karzai machte bei der heutigen Pressekonferenz den Vorschlag direkter Verhandlungen mit den Taliban. Allerdings wisse man ja nicht, mit wem hier zu reden sei. Es gebe ja keine Führungsstrukturen. Wenn jemand sich offen als Taliban-Führer bekenne und einen Platz für Verhandlungen nenne, dann werde er jemanden schicken, versicherte Karzai. Ulrich Leithold, Neu-Delhi. Rabat. Die Bezeichnung Bazar für das marokkanische Parlament drängt sich auf, wenn man bedenkt, dass 325 Abgeordnete in 23 Fraktionen dort debattieren, nicht gerechnet die 5 fraktionslosen unabhängigen Parlamentarier. Das ist das Ergebnis der Parlamentswahlen in Marokko, an denen sich weniger als 40% der Wahlberechtigten beteiligt haben und aus denen die Islamisten, und das ist die Überraschung dieser Wahl, nicht als Wahlsieger hervorgegangen sind. Jan Tussing. Mit dem Wahlsieg der konservativen Unabhängigkeitspartei, der Istiklal, ist den marokkanischen Nationalisten eine Überraschung gelungen. Denn laut Umfragen hatten alle Beobachter mit dem Wahlsieg der PYD, also der gemäßigten Islamisten, gerechnet. Der Parteivorsitzende der konservativen Unabhängigkeitspartei, Abbas El-Fassi, hat bereits angekündigt, die Koalition mit der sozialistischen Partei, der USFP, weiterzuführen. Seit 2002 regiert im marokkanischen Parlament eine Koalition aus 5 Parteien, angeführt von der nationalistischen Istiklal. PYD-Vertreter sagten hingegen, sie seien durch Stimmenkauf des Wahlsiegs beraubt worden. Die Regierung wies dies zurück, sagte aber eine Untersuchung zu, falls es entsprechende Belege gebe. Überraschend war diesmal auch die Wahlbeteiligung. Mit 37% lag sie noch unter der Quote von vor 5 Jahren. Die angetretenen 33 Parteien konnten die zumeist jugendlichen Wähler nicht überzeugen. Nun warten alle auf die Nominierung des Regierungschefs. Trotz des Wahlsiegs der Nationalistischen Unabhängigkeitspartei behält sich der König vor, die Regierung zu ernennen. Und hier könnte sich eine weitere Überraschung ergeben. Jan Tussing, ARD-Studio Marokko. Jerusalem. 8 Mitglieder einer Neonazi-Zelle haben die israelischen Behörden heute verhaftet. Beobachtet wurden diese Männer schon monatelang. Sie hatten Verbindungen sogar zu Neonazi-Gruppen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Die israelische Polizei wirft den Festgenommenen vor, rassistische Gewalttaten verübt zu haben. Einzelheiten von Clemens Fehrenkotte. Die Festnahme von 8 israelischen Neonazis hat im Land eine heftige Debatte über die mangelnde Integration von russischen Jugendlichen in die israelische Gesellschaft ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden bereits vor 3 Wochen israelische Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, die aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stammten, unter dem Verdacht verhaftet, Dutzende von Menschen aus rassistischen Gründen verprügelt zu haben, darunter ausländische Arbeitskräfte, strenggläubige Juden, Homosexuelle und Drogenabhängige. 6 der 8 Festgenommenen hätten bei ihrer Vernehmung bereits die Vorwürfe zugegeben. Die Polizei habe seit einem Jahr gegen die Neonazi-Gruppierung ermittelt, nachdem eine Synagoge in Petach Tikva, einer Großstadt südwestlich von Tel Aviv, mit Hakenkreuz und SS-Schmierereien geschändet worden war. Die Festgenommenen betrachteten sich nach Polizeiangaben nicht als Juden. Mehrere Knesset-Abgeordnete verlangten, das sogenannte Rückkehrrecht zu ändern, das jeder Person die israelische Staatsbürgerschaft offeriert, die über einen jüdischen Großelternteil verfügt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 emigrierten rund 1 Million Menschen aus den GUS-Staaten nach Israel. Schätzungen zufolge besaßen bis zu einem Drittel der israelischen Neubürger keine jüdischen Vorfahren. Der nationalgerichtete Abgeordnete Effi Aytam sagte mit Blick auf die heutigen Festnahmen, Israel sei zum Hafen für Menschen geworden, die, so wörtlich, Israel und die Juden hassen und das Rückkehrrecht für diesen Hass missbrauchen. Die Knesset sollte so rasch wie möglich ein Gesetz verabschieden, das die Widerrufung der Staatsbürgerschaft und die Ausweisung von Israelis vorsehen müsse, die Neonazis seien. Zahlreiche Details, die die Polizei ferner veröffentlichte, sorgten in Israel für großes Aufsehen. So hätten die Festgenommenen gezielt sozial Schwache als Opfer ihrer Gewalt ausgesucht, ausländische Arbeitnehmer, strenggläubige Juden sowie Drogenabhängige. Auf den Computern der Neonazi-Gruppe seien Filmaufnahmen entdeckt worden, die die Brutalität der Angriffe dokumentieren würden. Ein Video zeige, wie die Gruppe einen jungen russischstämmigen Drogenabhängigen umzingelt hätte und nachdem dieser eingeräumt habe, Jude zu sein, hätten die Gruppenmitglieder erbarmungslos auf ihr Opfer eingeschlagen. Der Chefermittler der Polizei bilanzierte die Festnahmen mit den Worten: Wir haben feststellen müssen, dass eine Neonazi-Zelle in Israel von Leuten betrieben wurde, die in Israel leben und an die Nazi-Ideologie und an Hitler glauben. Clemens Fierenkotte, Tel Aviv. Sydney. Weltweiter Klimaschutz ist das Gebot der Stunde, wobei diese Stunde längst geschlagen hat, obwohl viele dies bemerkt, aber nicht alle danach gehandelt haben. Weltweiter Klimaschutz wird auch schlagwortartig beschrieben mit Begriffen wie das Kyoto-Protokoll, die Doha-Runde, das Rio-Treffen. Seit heute ist zu dieser Begriffssammlung die sogenannte Erklärung von Sydney hinzugekommen. Eine Erklärung, eine Absichtserklärung der in Australien versammelten APEC-Staaten, die waschechten Klimaschützern allerdings nicht ausreicht. Aus Sydney mehr dazu von Bernd Muschborowska. Die sogenannte Erklärung von Sydney zum Klimaschutz ist bei Umweltschützern auf heftige Kritik gestoßen. Die Staats- und Regierungschefs der APEC-Staaten hatten gestern bei ihrem Gipfeltreffen im australischen Sydney eine unverbindliche Erklärung verabschiedet, in der sie ihre Einsicht bekunden, dass der Ausstoß der für den Klimawandel verantwortlichen Treibhausgase langfristig verringert werden muss. Industriestaaten und Entwicklungsländer werden dazu aufgerufen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, allerdings jeder gemäß seiner Verantwortung und Möglichkeiten. Verbindliche Grenzwerte für den CO2-Ausstoß sind darin nicht vorgesehen. In der Erklärung von Sydney heißt es lediglich, dass die Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 um 25% verbessert werden soll. Außerdem vereinbarten die Staaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation, die Waldfläche in den APEC-Staaten in den nächsten 13 Jahren durch Aufforstung um mindestens 20 Millionen Hektar zu vergrößern. Umweltschützer zeigten sich enttäuscht. Wenn das die Ausgangsbasis für künftige Klimaschutzstrategien sein solle, dann sei die Welt in Gefahr, meinte Catherine Fitzpatrick, die Sprecherin der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Wir haben hier eine Erklärung, die überhaupt nicht anerkennt, wie wichtig es ist, dass vor allem die Industriestaaten verbindliche Grenzwerte für die CO2-Emissionen festlegen müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. In Sydney demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen US-Präsident Bush, den Irakkrieg, die Liberalisierung des Welthandels und die APEC-Klimaschutzinitiative. Der Protestmarsch verlief weitgehend friedlich. Die Polizei sprach von 5.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 10.000. Heute am letzten Tag des APEC-Gipfels geht es vor allem um Wirtschaftsfragen. Die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation wollen den Gesprächen der Welthandelsorganisation WTO über eine weitere Liberalisierung des Welthandels einen neuen Anstoß geben. US-Präsident George Bush, der bereits gestern Abend wieder nach Washington zurückgeflogen ist, hatte vor seiner Abreise aus Sydney die APEC-Staaten dazu aufgerufen, geschlossen die sogenannte Doha-Runde zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten haben den Willen und die Flexibilität, die Doha-Runde erfolgreich zu Ende zu bringen. Und wir rufen unsere APEC-Partner dazu auf, unsere Bemühungen zu unterstützen. Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation repräsentiert schließlich die Hälfte des internationalen Handels. Bush hatte den APEC-Gipfel vorzeitig verlassen, weil im US-Kongress in Washington ein bedeutender Bericht über den Irakkrieg vorgelegt wird. Bernd Muschburowska, Singapur. Wien. Papst Benedikt XVI. Beendet heute Abend mit einer Dankesrede an viele freiwillige Helfer seinen Besuch in Österreich. In seiner heutigen Mittagspredigt hat Papst Benedikt XVI. Den Stellenwert des Sonntags besonders hervorgehoben. Gregor Hoppe berichtet. Mittags vor dem Stephansdom im Herzen Wiens zeigte sich Benedikt XVI. Leutselig, als die kühle Brise seine Pelerine zauste. Der Wind spricht sein Wort mit, aber wir freuen uns, dass auch ein bisschen Sonne ist. Das Angelusgebet, das der Papst sonntäglich vom Fenster seiner Gemächer aus an die Gläubigen auf dem Petersplatz richtet, heute in der im Gastland gebräuchlichen Form. Jetzt singen wir alle auf österreichische Weise den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn aus Gottes Macht. Das Oberhaupt der katholischen Weltkirche inmitten der Bürger Wiens. Im Hochamt, das der Papst zuvor im Dom zelebriert hatte, verwandte er sich für den Sonntag als Ruhe- und Feiertag im kirchlichen Sinne. Der Sonntag hat sich in unseren westlichen Gesellschaften gewandelt zum Wochenende, zur freien Zeit. Die freie Zeit ist gerade in der Hetze der modernen Welt etwas Schönes und Notwendiges, jeder von uns weiß das. Aber wenn die freie Zeit nicht eine innere Mitte hat, von der Orientierung fürs Ganze ausgeht, dann wird sie schließlich zur leeren Zeit, die uns nicht stärkt und nicht aufhilft. Ein Papst, der mit leicht angegriffener Stimme theologische Tiefen auslotet, fast ein wenig entrückt zu sein scheint in geistliche Höhen. Von der Selbsthingabe in der Nächstenliebe spricht Benedikt XVI. Als dem einzigen Weg zur Erfüllung. Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Nach der gleichnamigen Erzählung von Heinrich Böll. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. Für den folgenden Bericht gibt es einige Nebenquellen und drei Hauptquellen. Die Vernehmungsprotokolle der Polizeibehörde, den Rechtsanwalt Dr. Hubert Blorna sowie dessen Schul- und Studienfreund, den Staatsanwalt Peter Hach. Die Tatsachen, die man vielleicht zunächst einmal darbieten sollte, sind brutal. am Mittwoch, dem 20.02.1974, am Vorabend von Weiberfastnacht, verlässt in einer Stadt eine junge Frau von 27 Jahren abends gegen 18.45 Uhr ihre Wohnung, um an einem Tanzvergnügen teilzunehmen. Vier Tage später, am Sonntag, fast um die gleiche Zeit, klingelt sie an der Wohnungstür des Kriminaloberkommissars Walter Möding, der eben dabei ist, sich aus dienstlichen Gründen als Scheich zu verkleiden. Frau Blum? Ich habe den Journalisten Werner Tötkes erschossen. In meiner Wohnung. Heute Mittag gegen 12.15 Uhr. Bitte veranlassen Sie, dass er abgeholt wird. Ja, natürlich. Augenblick bitte. Möding, der Katharina Blum von langen Vernehmungen her kannte und eine gewisse Sympathie für sie empfand, zweifelt nicht einen Augenblick an ihren Angaben und bringt sie in seinem Privatwagen zum Polizeipräsidium. Er verständigt seinen Vorgesetzten, den Kriminalhauptkommissar Erwin Beitzmenne. Dann lässt er Katharina Blum in eine Zelle bringen und trifft sich eine Viertelstunde später mit Beitzmenne vor ihrer Wohnung, wo ein Spezialkommando die Tür aufbricht und die Angaben der jungen Frau bestätigt findet. Zu den Nebenquellen gehört zum Beispiel ein Taxifahrer, der die Blumen identifizieren sollte, aber auf den Fotos nicht erkannte. Mein Gott, diese hübschen, braunhaarigen jungen Dinger. 1,63 bis 68 groß, schlank, 24 bis 27 Jahre alt. Da verlaufen doch Karneval Hunderttausende hier rum. Ein hoher Karnevalsfunktionär, Weinhändler und Sektvertreter, der sich rühmen konnte, den Humor wieder aufgebaut zu haben, zeigte sich erleichtert, dass die Tat erst am Montag bekannt geworden war. Sowas am Anfang der Frohentage und Stimmung und Geschäftssinn im Emmer. Wenn herauskommt, dass Verkleidungen zu kriminellen Taten missbraucht werden, ist die Stimmung sofort hin und das Geschäft versaut. Das sind echte Sakrilege. Ausgelassenheit und Frohsinn brauchen Vertrauen. Das ist ihre Basis. Also weg mit dem Blut. Die Wohnung der Katharina Blum ist inzwischen gesäubert, die unbrauchbar gewordenen Teppiche sind auf dem Abfall gelandet, die Möbel abgewischt. Das alles auf Veranlassung und auf Kosten von Dr. Hubert Blorner. Die Recherchen über die Aktivitäten der Blum während der fraglichen vier Tage ließen sich zunächst gut an. Rechtsanwalt Dr. Blorner, bei dem sie als Wirtschafterin angestellt war, hatte ihr am Mittwochnachmittag zwei volle Wochenlöhne ausgezahlt, weil er mit seiner Frau in den Winterurlaub fahren wollte. Die Koffer standen schon gepackt in der Diele. Aber jetzt nicht gleich ins Saisongeschäft, Katrinchen. Nein, nur einmal noch zu Hieperts. Die verreisen nämlich auch. Und dann ist erstmal Schluss mit der Arbeit. Versprich uns, dass du wirklich Urlaub machst. Ja, heute Abend fange ich damit an. Oh, sag nicht, dass du früh ins Bett gehst. Nein, Else Woltersheim macht eine kleine Karnevalsfeier bei sich zu Hause. Wart nur, Katrinchen. Wenn wir zurück sind, dann geben wir wieder eine richtige Party. Und du kannst tanzen nach Herzenslust. Vielleicht kann ich das heute Abend schon. Wer weiß. Da ist das Taxi. Amüsier dich, Katrinchen. In zwei Wochen sind wir zurück. Gute Reise. Und schönen Urlaub. Ja, dir auch. Katharina arbeitete noch zwei Stunden bei dem Ehepaar Hieperts, brachte die beiden alten Herrschaften mit ihrem VW zum Bahnhof und half das Gepäck an den Zug tragen. Dann fuhr sie nach Hause, zog sich um und nahm die Straßenbahn zu ihrer Patentante Else Woltersheim. Sie war weder als Beduinenfrau noch als Andalusierin verkleidet, sondern lediglich mit einer roten Nelke im Haar, in roten Strümpfen und Schuhen, in einer hochgeschlossenen Bluse aus honigfarbener Honanseide und einem gewöhnlichen Tweedrock. Von dem Augenblick an, da sie die Woltersheimsche Wohnung betrat, wurden die Ermittlungen erleichtert, weil sie von nun an, ohne es zu ahnen, unter polizeilicher Beobachtung stand. Den ganzen Abend über tanzte sie ausschließlich mit einem gewissen Ludwig Götten, mit dem sie gegen 22 Uhr auch die Wohnung verließ. Man sollte hier nicht vergessen, dem Staatsanwalt Peter Hach Dankbarkeit zu zollen für die Mitteilung, dass Kommissar Erwin Beitzmenne von diesem Augenblick an die Telefone der Woltersheim und der Blum abhören ließ. »Ich brauche wieder mal meine Zäpfchen, gleich zwei diesmal«, sagte er zu seinem Vorgesetzten, der das Anzapfen von Telefonen genehmigen musste. Als bis Donnerstagmorgen, 10.30 Uhr, weder telefoniert worden war, noch Götten die streng überwachte Wohnung der Blum verlassen hatte, verlor Beitzmenne die Geduld und auch die Nerven. Die Wohnung wurde von 8 schwer bewaffneten Polizeibeamten gestürmt, aber man fand keinen Götten, sondern lediglich die äußerst entspannt wirkende Katharina, die aus einem großen Becher Kaffee trank. Sie stand an ihrer Küchenanrichte gelehnt in einem Bademantel aus grüner Baumwolle, der mit Margeriten bestickt war, darunter unbekleidet. Wo ist Götten geblieben, verdammt nochmal? Wann ist er gegangen? Ich weiß es nicht. Was heißt das, ich weiß es nicht? Ich weiß nicht, wann er die Wohnung verlassen hat. Ich bin gegen 9.30 Uhr wach geworden. Da war er schon weg. Ach, einfach so, ohne Abschied. Ja. Jetzt stellte Beitz Männer in seiner Wut eine Frage, die für Blorna der Beginn von Katharinas Verbitterung und Beschämung war. Hat er dich denn gefickt? Sie stand noch immer an ihre Anrichte gelehnt, aber sie war rot geworden. Nein, ich würde es nicht so nennen. Die Wohnung wurde anschließend gründlich durchsucht. Dann durfte Katharina sich anziehen und im Badezimmer in Gegenwart einer weiblichen Beamtin Nachtzeug und Toilettensachen einpacken. Aber wieso denn? Was habe ich denn verbrochen? Ludwig Götten ist ein lange gesuchter Bandit, Frau Blum. Ein Bankräuber, der unter Mordverdacht steht. Als Katharina endlich gegen 11.15 Uhr aus ihrer Wohnung zur Vernehmung abgeführt wurde, standen zahlreiche Hausbewohner im Treppenhaus, darunter der Fotograf der Zeitung, der eifrig knipste, als Katharina flankiert von bewaffneten Polizeibeamten den Aufzug verließ. Eine halbe Stunde später, nachdem sie auf ihre Rechte hingewiesen worden war, begann die Vernehmung mit den üblichen Angaben zur Person. Mein Name ist Katharina Brettlow. Geborene Blum. Geboren am 2. März 1947 in Gemmelsbruch, Landkreis Chur. Mein Vater war der Bergarbeiter Peter Blum. Er starb, als ich 6 Jahre alt war. Mit 37 an einer Lungenverletzung, die er im Krieg erlitten hatte. Meine Mutter hatte nach seinem Tod Schwierigkeiten mit der Rente, da sich das Versorgungsamt und die Knappschaft nicht einigen konnten. Ich musste sehr früh schon im Haus mitarbeiten. Und auch bei den Nachbarn, denen ich beim Kochen, Einmachen, Schlachten und auch bei der Ernte zur Hand ging. Mit Hilfe meiner Patentante, Frau Else Woltersheim, bekam ich nach meiner Schulentlassung im Jahre 1961 eine Stelle als Hausgehilfin in der Metzgerei Gerbers in Chur. Da waren Sie 14. Ja. Von 1962 bis 1965 besuchte ich die Hauswirtschaftsschule in Chur. Ebenfalls mit Hilfe und durch finanzielle Unterstützung meiner Patentante, die dort als Ausbilderin tätig war. Ja, bitte, Herr Staatsanwalt. Haben Sie auch einen Abschluss gemacht? Ja, mit sehr gut. Von 1966 bis 67 arbeitete ich als Wirtschafterin im Ganztagskindergarten der Firma Köschler. Dann bekam ich eine Stelle als Hausgehilfin bei dem Arzt Dr. Kluten. Ich blieb dort aber nicht lang, weil der Doktor immer häufiger zudringlich wurde. Im Jahre 1968, als ich im Haushalt meiner Mutter und gelegentlich bei Versammlungen und Kegelabenden aushalf, lernte ich durch meinen älteren Bruder den Textilarbeiter Wilhelm Brettlow kennen, den ich einige Monate später heiratete. Schon nach einem halben Jahr empfand ich unüberwindliche Abneigung gegen meinen Mann. Ich verließ ihn und zog in die Stadt. Und was haben Sie dann gemacht? Nach meiner Scheidung nahm ich meinen Mädchennamen wieder an. Ich wohnte zunächst bei Frau Woltersheim, bis ich nach einigen Wochen eine Stelle als Hausgehilfin im Hause des Wirtschaftsprüfers Dr. Fehnern fand. Herr Dr. Fehnern ermöglichte es mir, Abend- und Weiterbildungskurse zu besuchen und eine Fachprüfung als staatlich geprüfte Wirtschafterin abzulegen. Dr. Fehnern wurde 1969 verhaftet. Wissen Sie warum? Ja, im Zusammenhang mit erheblichen Steuerhinterziehungen, die bei den großen Firmen festgestellt worden waren, für die er arbeitete. Bevor er abgeführt wurde, gab er mir einen Briefumschlag mit 3 Monatsgehältern, und bat mich, auch weiterhin nach dem Rechten zu sehen. Wie ging das vor sich? Ich versorgte die Angestellten, die unter der Aufsicht von Steuerbeamten in seinem Büro arbeiteten. Hielt das Haus sauber und den Garten in Ordnung. Später wurde die Praxis geschlossen und ich musste mein Zimmer räumen. Wie ging es dann weiter? Ich fand sehr schnell eine Stelle bei dem Ehepaar Dr. Blauner, die ich durch Herrn Fehnern kennengelernt hatte. Ich hätte dort wohnen können, aber ich wollte endlich unabhängig sein. Frau Dr. Blauner verhalf mir zu einer Eigentumswohnung in der Satellitenstadt im Süden. Aha. Elegant am Strom wohnen. Ja. Das ist ja keine billige Adresse. Was haben Sie denn bezahlt für die eigenen vier Wände? Die monatliche Belastung betrug zu Beginn 1100 Mark. Aber ich habe sehr sparsam gelebt und hatte deswegen mit der Amortisation keine Probleme. Wie lange sind Sie jetzt bei dem Ehepaar Blauner? Ich führe seit 4 Jahren den Haushalt dort, selbstständig. Und was haben Sie zu tun? Meine Arbeitszeit beginnt um 7 Uhr morgens und endet nachmittags gegen 16.30 Uhr. Wenn ich mit den Haus- und Reinigungsarbeiten, dem Einkaufen und mit den Vorbereitungen für das Abendessen fertig bin. Gab es Ausnahmen von dieser Regel? Ja, wenn ich abends bei Gesellschaften aushelfen musste. Was hatten Sie da zu tun? Ich hatte dafür zu sorgen, dass genug zu essen und zu trinken da war. Zu vorgerückter Stunde, wenn ich mit dem Aufräumen und Abwaschen fertig war, holte man mich in den Salon und ich... Ja? Ich tanzte mit Dr. Blauner und den anderen Herren. Was waren das für Herren? Durchweg waren es Akademiker aus Wirtschafts- und Politikerkreisen. Ich bin aber den Einladungen später nur noch ungern und zögernd gefolgt. Warum? Die Herren waren oft angetrunken und es kam zu Zudringlichkeiten. Als ich dann ein eigenes Auto hatte, konnte ich mich dem entziehen. Vorher war ich darauf angewiesen, dass mich einer der Herren nach Hause brachte. Auch mit diesem Herrn dort habe ich gelegentlich getanzt. Sie zeigte auf den Staatsanwalt Hach. Die Frage, ob Hach auch zudringlich geworden sei, wurde nicht gestellt. Im Protokoll, das Katharina sich später vorlesen ließ, stand dann, dass die Herren zärtlich wurden, wogegen sie sich empörte. Ich unterschreibe kein Protokoll, in dem statt zudringlich zärtlich steht. Wo ist denn da der Unterschied, verdammt nochmal? Zärtlichkeit ist eine beiderseitige Handlung, Zudringlichkeit eine einseitige. Inzwischen waren die Hausbewohner vernommen worden. Die meisten konnten so gut wie gar nichts über Katharina Blum aussagen. Man habe sie für eine Chefsekretärin gehalten oder für eine Abteilungsleiterin in einem Warenhaus. Nur 2 konnten Näheres mitteilen und das Verblüffende war, dass beide unabhängig voneinander behaupteten, Katharina habe hin und wieder Herrenbesuche empfangen oder mitgebracht, so etwa alle 2 bis 3 Wochen, und es sei ein etwa 40-jähriger, sehr elastisch wirkender Herr aus offensichtlich besseren Kreisen gewesen. Katharina, mit diesen Aussagen konfrontiert, wurde über und über rot. Ist es etwa verboten, Herrenbesuche zu empfangen? Als sie nun aufgefordert wurde, den Herrenbesuch zu identifizieren, schüttelte sie energisch den Kopf und verweigerte jede weitere Aussage. Beizmänne beendete die Vernehmung und erklärte zur Verblüffung aller Anwesenden, er lasse Katharina durch einen Beamten nach Hause bringen. Wie ist er bloß diese Nacht aus dem Haus herausgekommen, ihr zärtlicher Ludwig? Sie müssen einen Weg gewusst und ihm gezeigt haben. Und ich werde es herausbekommen. Möding, Beizmännes Assistent, der Katharina nach Hause gefahren hatte und sie durchs Foyer bis an den Aufzug begleitete, gab ihr 2 Ratschläge. Lassen Sie die Finger vom Telefon. Und schlagen Sie morgen keine Zeitung auf. Nach der Ankunft an ihrem Urlaubsort waren Trude und Hubert Blorner 2 Stunden durch den Schnee gewandert, dann eine Flasche Wein am brennenden Kamin und tiefer Schlaf bei offenem Fenster. Am nächsten Morgen das erste Frühstück im Urlaub, lang hinausgezogen und noch einmal dick eingewickelt auf der Terrasse im Korbstuhl in der Sonne. Und als Hubert Blorner gerade die Skier anschnallen wollte, war dieser Kerl von der Zeitung aufgetaucht. Herr Dr. Blorner? Ja, was gibt's? Katharina Blum ist Ihre Haushälterin. Ja, und? Halten Sie Katharina Blum eines Verbrechens für fähig? Ich bin Anwalt und ich weiß, wer alles eines Verbrechens fähig ist. Aber Katharina Blum, welches Verbrechen denn? Sie hat einen lange gesuchten Raubmörder bei sich versteckt. Sie ist verhaftet worden und wird seit heute Vormittag streng verhört. Und was wollen Sie von mir? Können Sie mir etwas über Ihren Charakter sagen? Ich denke nicht daran. Vorsicht, Herr Rechtsanwalt. Hier geht es um eine Titelgeschichte. Ihre Weigerung könnte missdeutet werden. Inwiefern? Als Hinweis auf einen schlechten Charakter. Katharina Blum ist eine sehr kluge und kühle Person. Und jetzt verschwinden Sie. Blorner ärgerte sich, weil das nicht andeutungsweise ausdrückte, was er hatte sagen wollen und sagen müssen. Er schnallte seine Skier wieder ab und ging zu seiner Frau hinauf, die in Decken gehüllt schlafend in der Sonne lag. Er erzählte ihr, was er gerade erlebt hatte. Du musst versuchen, sie zu erreichen. Blorner versuchte anzurufen, dreimal, viermal, fünfmal. Aber er bekam immer die Auskunft, Teilnehmer meldet sich nicht. Er versuchte es abends um 11 nochmal, wieder meldete sich niemand. Er trank viel und schlief schlecht. Als er am nächsten Morgen zum Frühstück erschien, hielt ihm seine Frau schon die Zeitung entgegen. Hier, Räuberliebchen Katharina Blum. Da. Räuberliebchen Katharina Blum verweigert Aussage über Herrenbesuch. Mhm. Der seit langem gesuchte Bandit und Mörder Ludwig Götten hätte gestern verhaftet werden können, hätte nicht seine Geliebte, die Hausangestellte Katharina Blum, seine Spuren verwischt und seine Flucht gedeckt. Die Polizei vermutet, dass die Blum schon lange in die Verschwörung verwickelt ist. Weiteres siehe auf der Rückseite unter dem Titel Herrenbesuche. Du sollst gesagt haben, Katharina sei eiskalt und berechnend und durchaus eines Verbrechens fähig. Klug und kühl ist sie, habe ich gesagt. Da war der Pfarrer von Gemmelbruch aber entschieden mitteilsamer. Hier. Der Pfarrer von Gemmelbruch hat ausgesagt, der traue ich alles zu. Der Vater war ein verkappter Kommunist und ihre Mutter, die ich aus Barmherzigkeit eine Weile als Putzhilfe in meiner Kirche beschäftigte, hat Messwein gestohlen und in der Sakristei mit ihren Liebhabern Orgien gefeiert. Ja, ich gehe schon. Die Blum erhielt seit 2 Jahren regelmäßig Herrenbesuch. War ihre Wohnung ein Bandentreff, ein Waffenumschlagplatz? Wie kam die erst 27-jährige Hausangestellte an eine Eigentumswohnung im Wert von schätzungsweise 110.000 Mark? War sie an der Beute aus den Bankrauben beteiligt? Die Zeitung bleibt wie immer am Ball. Sämtliche Hintergrundinformationen in der morgigen Wochenendausgabe. Das ist ja unglaublich. Lüding war dran. Du sollst sofort zurückkommen und mit Alois Sträubleder in Verbindung treten. Alois ist in Bad Bedelich auf der Tagung für christliche Unternehmen. Ja, und er hält gerade das Hauptreferat. Lüding sagt, er habe ihn noch nie so aufgelöst erlebt. Alois? Unvorstellbar. Ja, er hat natürlich auch die Zeitung gelesen. Stichwort Herrenbesuch. Jetzt gehe ich ran. Blorner hier. Ich bin's, Katharina. Katharina, endlich. Was ist passiert? Haben Sie das wirklich so gesagt, wie es in der Zeitung steht? Natürlich nicht. Ach, ich hab's auch nicht geglaubt. Ich weiß ja jetzt, wie diese Schweine arbeiten. Heute Morgen haben sie sogar meine schwerkranke Mutter in der Intensivstation aufgestöbert. Und Brettloh. Wo bist du jetzt, Katharina? Bei Else. Aber ich muss gleich wieder zur Vernehmung. Wir kommen auf dem schnellsten Weg zurück. Danke. Alles Gute, Katharina. Auch von mir. Sie hat aufgelegt. Also los. Wenn wir uns mit dem Packen beeilen, dann können wir die 15-Uhr-Maschine noch erwischen. Auf dem Flugplatz herrschte dichter Nebel. Bis auf Weiteres keine Starts und keine Landungen. Bei der langen Warterei kamen Trude und Hubert Blorner immer wieder auf Katharina zu sprechen. Wenn ich daran denke, wie viel Ermunterung sie brauchte, ihre Kindheit und die vermurkste Ehe zu vergessen. Ja. Und ihren Stolz zu überwinden, wenn es um Geld ging. Wie bei diesem Kredit, den sie partout nicht annehmen wollte. Ist dir eigentlich klar, dass unsere Unkosten erheblich gesunken sind, seit sie unseren Haushalt führt? Ja, aber weißt du, was viel wichtiger ist? Sie hat uns von dem 5-jährigen Chaos befreit, das unsere Arbeit so belastet hat. Und unsere Ehe. Dir muss ich ja nicht erst sagen, wie sehr ich sie mag. Nein, musst du nicht. So, und deswegen sitzen wir hier nicht länger herum, sondern nehmen den Zug. Vielleicht bekommen wir ja in München einen Schlafwagen. Und dann sind wir zum Frühstück zu Hause. Bei der Ankunft am Samstagmorgen sahen sie schon auf dem Bahnsteig Katharinas Bild groß auf der Titelseite der Zeitung. Mörderbraut noch immer verstockt. Kein Hinweis auf Göttens Verbleib. Polizei in Großalarm. Trude kaufte das Ding, dann fuhren sie schweigend im Taxi nach Hause. Als Blorna den Taxifahrer bezahlte, deutete der auf das Titelbild der Zeitung. Sie sind auch drin. Ich habe Sie gleich erkannt. Sie sind doch der Arbeitgeber von dieser kleinen Nutte. Ihre Quittung! Frau Blorna hatte schon die Kaffeemaschine eingeschaltet. Es war genau die Zeit, zu der ihnen Katharina sonst das Frühstück servierte, mit Blumen und frischen Servietten, mit vielerlei Brot und Honig, Eiern und Kaffee. Ja, ja, es wird nie mehr so sein. Nie mehr. Die machen das Mädchen fertig. Wenn nicht die Polizei, dann die Zeitung. Und wenn die Zeitung die Lust an ihr verliert, dann machen es die Leute. Hör dir das an. Der Zeitung, stets bemüht, sie umfassend zu informieren, ist es gelungen, weitere Aussagen zu sammeln, die den Charakter der Blumen und ihre undurchsichtige Vergangenheit beleuchten. Es gelang unseren Reportern, die schwerkranke Mutter der Blumen ausfindig zu machen. Sie beklagte sich zunächst darüber, dass ihre Tochter sie seit längerer Zeit nicht mehr besucht hat. Dann, mit den unumstößlichen Fakten konfrontiert, sagte sie, so musste es ja kommen, so musste es ja enden. Dein Kaffee wird kalt. Hier kommt es noch besser. Der ehemalige Ehemann, der biedere Textilarbeiter, von dem die Blumen wegen böswilligen Verlassens schuldig geschieden ist, gab der Zeitung noch bereitwilliger Auskunft. Jetzt, sagte er, die Tränen mühsam zurückhaltend, weiß ich endlich, warum sie mir tritschen gegangen ist. Was, tritschen? Ja, tritschen, warum sie mich sitzen gelassen hat. Ach so. Das war's also, was da lief. Nun wird mir alles klar. Unser bescheidenes Glück genügt ihr nicht. Sie wollte hoch hinaus und wie soll schon ein redlicher, bescheidener Arbeiter je zu einem Porsche kommen? Vielleicht, fügte er weise hinzu, können Sie den Lesern der Zeitung einen Rat übermitteln. So müssen falsche Vorstellungen von Sozialismus ja enden. Nein, das steht da wirklich? Hier, überzeug dich selbst. Ich frage Sie und Ihre Leser, wie kommt ein Dienstmädchen an solche Reichtümer? Ehrlich erworben kann sie es ja nicht haben. Jetzt weiß ich, warum ich ihre Radikalität und Kirchenfeindlichkeit immer gefürchtet habe. Und ich segne den Entschluss unseres Herrgotts, uns keine Kinder zu schenken. Und wenn ich dann noch erfahre, dass ihr die Zärtlichkeiten eines Mörders lieber waren als meine unkomplizierte Zuneigung, oh Gott, dann ist auch dieses Kapitel geklärt. Und dennoch möchte ich ihr zurufen, meine kleine Katharina, wärst du doch bei mir geblieben. Auch wir hätten es im Laufe der Jahre zu Eigentum und einem Kleinwagen gebracht. Nur ein bescheidenes Glück, wie es ein redlicher Arbeitsmann zu bieten hat, der der Gewerkschaft misstraut. Ach, Katharina. Auf der Rückseite ist ein Foto von uns. Wo? Ah ja. Welche Rolle spielt die Frau, die einmal als die Rote Trude bekannt war, und ihr Mann, der sich gelegentlich als links bezeichnet? Tust du das? Hochbezahlter Industrieanwalt Dr. Blorner mit Frau Trude vor dem Swimmingpool der Luxusvilla. Woher haben die das? Das möchte ich auch gerne wissen. Was allen, die an der zweiten Vernehmung von Katharina Blum teilnahmen, sofort auffiel, war die geradezu strahlende Laune von Hauptkommissar Beitzmänne. Er betrat händereibend den Verhandlungsraum und behandelte Katharina direkt zuvorkommend. Wenn ich gestern etwas grob gewesen bin, dann möchte ich mich entschuldigen. Ich bin nun mal ein bisschen ungeschliffen. Nichts für ungut. So, und jetzt, Frau Blum, würde ich gern die Liste der beschlagnahmten Gegenstände mit Ihnen durchgehen, wenn die Herren Staatsanwälte einverstanden sind. Herr Dr. Korten? Ja. Herr Hach? Selbstverständlich. Frau Lockster? Die Protokollführerin Anna Lockster, die Katharinas sprachliche Sensibilität als affig bezeichnet hatte, nickte. Gut, dann haben wir hier erstens ein kleines grünes Notizbuch, das ausschließlich Telefonnummern enthält. Es ist offensichtlich seit 10 Jahren benutzt worden, wie ein Schriftsachverständiger analysiert hat, der übrigens die Entwicklung der Handschrift als schulbeispielhaft bezeichnet. Wenn Sie sich überzeugen wollen, hier hat zum Beispiel die 16-Jährige die Nummer des Metzgers Gerber notiert. Hier von der 17-Jährigen aufgeschrieben, die Nummer des Arztes Dr. Kluten, dann Dr. Fehnern, da war sie 18 und so weiter und so weiter. Zweitens sind hier die Kontoauszüge der Sparkasse. Jede Buchung handschriftlich identifiziert. Es gibt keine auffälligen Beträge. Das gilt auch für die Steuererklärung und Steuerbescheide, die wir von einem Fachmann haben prüfen lassen. Der hat übrigens gesagt, Mensch, wenn die freikommt und sucht eine Stelle, dann gib mir einen Tipp. Sowas sucht man ständig und findet es nicht. Ja, besondere Aufmerksamkeit galt natürlich der Herrenbesuchszeit, wenn ich die letzten 2 Jahre mal so nennen darf. Ja, nichts. Überweisungen von 150 Mark monatlich für die Mutter. Hier ein Pflegeabonnement für das Grab des Vaters und gelegentlich kleine Beträge für den Bruder Kurt, der zurzeit wegen Einbruchdiebstahls einsitzt. Ich schicke ihm 10 bis 20 Mark im Monat für Kaffee und Zigaretten. Hm. Keine Kirchensteuer. Wann sind Sie aus der Kirche ausgetreten? Vor 8 Jahren. Da waren Sie 19. Das stimmt. Drittens, in diesem Notizbuch hier sind die Ausgaben für den Haushalt Blorner, Haushalt Hieperts und für den eigenen Haushalt festgehalten. Es gibt Monate, da haben Sie nur knapp 50 Mark ausgegeben. Ich brauche das Geld, um den Kredit für meine Wohnung abzubezahlen. Ah ja. Und dann kommen die Kosten für den Volkswagen. Und hier bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Den relativ hohen Benzinkosten nachzuurteilen, fahren Sie sehr viel. Ich fahre jeden Morgen zu Blorners und am Nachmittag wieder zurück. Das sind 6 Kilometer. Möding hat das überprüft. Abends fahre ich zu Hieperts. 8 Kilometer hin und zurück. Ich besuche regelmäßig meine Tante. Die Entfernung zur Wohnung von Frau Woltersheim beträgt hin und zurück 4 Kilometer. Dann die Extrabeschäftigungen am Wochenende. 20 Kilometer. Auf die Wochentage umgerechnet etwa 3, also alles in allem 21 bis 22 Kilometer täglich. Oder 8.000 im Jahr. Den VW haben Sie vor 6 Jahren von dem Koch Werner Klorner mit einem Kilometerstand von 56.000 übernommen. Wenn man nun 6 mal 8.000 hinzurechnet, dann kommt man auf 104.000 Kilometer. Auf dem Tacho stehen aber 135.000 Kilometer. Selbst wenn man die Besuche bei der Mutter in Gemmelsbruch, später im Sanatorium in Kurhochsackel und beim Bruder im Gefängnis mit 4.000 bis 5.000 Kilometern veranschlagt, bleiben immerhin noch 25.000 Kilometer ungeklärt, beziehungsweise ungedeckt. Wo sind Sie denn so oft hingefahren? Und wen bitte, verstehen Sie die Frage nicht falsch, haben Sie getroffen? Ja, das stimmt. Das sind, ich habe das jetzt rasch im Kopf nachgerechnet, über 30 Kilometer täglich. Ich habe nie darüber nachgedacht und auch die Unkosten nie bedacht. Aber ich bin manchmal einfach losgefahren, ohne Ziel. Aber Sie müssen doch in eine bestimmte Richtung gefahren sein. Ja, Richtung Koblenz zum Beispiel. Das heißt nach Süden. Oder nach Westen, Richtung Aachen. Oder runter zum Niederrhein. Und wie oft haben Sie das gemacht? Also in welchen Abständen? Meistens, wenn es regnete. Nein, immer nur, wenn es regnete. Und wenn ich Feierabend hatte und allein war. Waren Sie oft allein? Wenn ich nicht zu Hieperts musste und keine extra Beschäftigung fällig war, dann war ich oft schon um 5 zu Hause. Hm. Haben Sie keine Freunde? Natürlich. Frau Woltersheim? Ja, aber ich wollte nicht immer zu Else. Hm. Und? Mit wem waren Sie noch befreundet? Mit Werner Klorner zum Beispiel, von dem ich den Volkswagen gekauft habe. Hm. Und mit seiner Frau. Auch mit anderen Angestellten bei Kloft. Aber es ist ziemlich schwierig und meistens peinlich, wenn man allein kommt. Und nicht bedingungslos jeden Anschluss wahrnimmt oder sucht. Hm. Ja, und stattdessen sind Sie dann ins Auto gestiegen. Ja. Ich habe das Radio angemacht und bin losgefahren. Immer über Landstraßen. Am liebsten waren mir die Landstraßen mit Bäumen. Und dann der Regen. Bis nach Holland bin ich gefahren. Einfach so? Es war wohl auch Angst. Ich kenne so viele alleinstehende Frauen, die sich abends vor dem Fernseher betrinken. Ja, also ich würde jetzt gern fortfahren mit den beschlagnahmten Gegenständen. Das ist also hier viertens ein Fotoalbum. Lauter Personen, die leicht zu identifizieren waren. Dann ein Reisepass, ausgestellt auf den Namen Katharina Bretlow, geborene Blum. Dann hier eine alte Pralinenschachtel mit Briefen von der Mutter, vom Bruder, Frau Woltersheim. Dürfen Sie das überhaupt? Viele handgeschriebene Rezepte. Und hier eine Broschüre über die Verwendung von Sherry in Soßen. Naja, das ist doch nichts dagegen einzuwenden, oder? Es wurde festgestellt und protokollarisch festgehalten, dass unter den beschlagnahmten Gegenständen keine verdächtigen Anhaltspunkte gefunden worden seien. In diesem Augenblick zog Beitzmänner einen mit Brillanten besetzten Rubinring aus der Tasche. Ist Ihnen dieser Ring bekannt? Ja. Gehört er Ihnen? Ja. Wissen Sie, was er wert ist? Viel kann es nicht sein. Wir haben ihn schätzen lassen von einem unabhängigen Fachmann. Der Ring ist 8.000 bis 10.000 Mark wert. Das wusste ich nicht. Hm. Sie müssen mir trotzdem erklären, von wem Sie ihn haben. Vom Götten? Vom Herrenbesuch? Oder war Götten der Herrenbesuch? Wie wollen Sie uns erklären, dass Sie, die Sie als zimperlich, fast prüde bekannt sind, die von ihren Freunden den Spitznamen die Nonne erhalten hat, die sich von ihrem Mann scheiden lässt, weil er zudringlich geworden ist. Wie wollen Sie uns erklären, dass Sie angeblich diesen Götten erst vorgestern kennengelernt haben und noch am gleichen Tag, man könnte sagen, stehenden Fußes mit in Ihre Wohnung genommen haben und dort sehr rasch, na sagen wir, intim mit ihm geworden sind? Wie nennen Sie das? Liebe auf den ersten Blick? Zärtlichkeit? Ja, ich empfand große Zärtlichkeit für ihn und er für mich. Und ich habe ihn an diesem Abend zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Hauptkommissar Beitzmänner hatte vor der Vernehmung das Telefonat abgehört, das Katharina in der Nacht mit Ludwig Götten geführt hatte. Sie hatten nicht über Liebe gesprochen, aber einander immer wieder beteuert, wie gerne sie jetzt zusammen sein würden und so weiter, wie Leute, die große Zärtlichkeit füreinander empfinden, eben miteinander reden. Beitzmänner war, dank des angezapften Telefons, über Katharinas Verhältnis zu Ludwig Götten bestens informiert. Das war der eigentliche Grund für seine gute Laune, die bis zum Ende der Vernehmung anhielt. Er stellte Katharina anheim, nach Hause zu gehen. Sie lehnte ab, die Wohnung sei ihr verleidet. Sie wolle auf Frau Woltersheim warten und dann mit zu ihr gehen. In diesem Augenblick zog Katharina die beiden Ausgaben der Zeitung aus der Tasche. Kann der Staat nichts tun, um mich gegen diesen Schmutz zu schützen und meine verlorene Ehre wiederherzustellen? Ich weiß inzwischen sehr wohl, dass meine Vernehmung gerechtfertigt ist, wenn mir auch dieses bis ins letzte Detail gehen nicht einleuchtet. Es ist mir aber unbegreiflich, wie Einzelheiten aus der Vernehmung, etwa der Herrenbesuch, zur Kenntnis der Zeitung gelangen können. Frau Blum. Und alle diese erlogenen und erschwindelten Aussagen. Frau Blum, es ist doch unbestritten, dass Sie einem gesuchten Verbrecher zur Flucht verholfen haben. Dadurch sind Sie zu einer Person der Zeitgeschichte geworden und damit Gegenstand eines berechtigten öffentlichen Interesses. Selbstverständlich können Sie beleidigende und verleumderische Details der Berichterstattung zum Gegenstand einer Privatklage machen. Und wenn sich herausstellt, dass es bei der Ermittlungsbehörde undichte Stellen gibt, dann, darauf können Sie sich verlassen, Frau Blum, werden wir unsererseits Anzeige gegen Unbekannt erstatten und Ihnen zu Ihrem Recht verhelfen. Um zu klären, wie Götten zum Hausball der Frau Woltersheim hatte kommen können, wurde zuerst die Gastgeberin selbst vernommen. Bevor sie zur Sache aussagte, äußerte sie sich ebenfalls zur Behandlung von Katharina Blum durch die Zeitung, sowie zu der Tatsache, dass man offensichtlich Details aus der Vernehmung an dieser Art Presse weitergebe. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie dabei sind, ein junges Leben zu zerstören? Wir tun nur unsere Pflicht, Frau Woltersheim. Ich bin keine Psychologin, aber Katharinas Verstörtheit ist für niemand zu übersehen. Allein die Tatsache, dass sie nicht mehr an ihrer Wohnung interessiert ist, an der sie sehr hing und für die sie lange gearbeitet hat, halte ich für äußerst alarmierend. Entschuldigung, Frau Woltersheim, aber hier geht es im Augenblick darum, dass Ludwig Götten Ihr Gast war, auf Ihrer Hausparty. Meine beiden Nichten haben ihn mitgebracht. Ich kannte nicht einmal seinen Namen. Aber Katharina kannte ihn. Mit Sicherheit nicht. Sie haben gesagt, Sie kennen Katharina seit ihrer Geburt. Was ist sie für ein Mensch? Katharina war immer ein fleißiges, ordentliches Mädchen. Sie sogar fromm. Aber mit 19 ist sie aus der Kirche ausgetreten. Ihre Mutter arbeitete als Putzfrau in der Kirche von Gemmelsbruch. Eines Tages wurde sie dabei erwischt, wie sie gemeinsam mit dem Küster in der Sakristei eine Flasche Messwein trank. Daraus ist dann eine Orgie gemacht worden. Und Katharina wurde in der Schule vom Pfarrer schlecht behandelt. Wenn ich Sie richtig verstehe, war Katharinas Mutter Alkoholikerin. Wieso? Sie war sehr labil. Aber Sie müssen sich das mal vorstellen. Katharinas Vater kam nach Jahren als Wrack aus dem Krieg zurück. Und dann war da der missratene Sohn. Das war alles nicht so einfach für Sie. Katharina war dann ja verheiratet mit dem Arbeiter Wilhelm Bretlow. Ihre unbedacht geschlossene Ehe war nichts weiter als eine Flucht aus dem häuslichen Elend. Aber sie ist aus der einen Misere in die andere geraten. Und jetzt? Seit ihrer Scheidung hat sie sich geradezu vorbildlich entwickelt, auch beruflich. Ihre Qualifikation ist über jeden Zweifel erhaben. Allerdings sehe ich jetzt die Gefahr, dass mit dem Interesse an Ihrer Wohnung auch das Interesse an Ihrem Beruf schwindet. Es ist nicht Sache der Polizei, Frau Woltersheim, gewisse verwerfliche Formen des Journalismus strafrechtlich zu verfolgen. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das nicht leichtfertig angetastet werden darf. Gegen Missbrauch ist die Privatklage das geeignete Mittel. Allerdings, wer sich nicht in schlechte Gesellschaft begibt oder in solche gerät, der gibt ja auch der Presse keinerlei Anlass zu vergröberter Darstellung. Warum sagen Sie mir das? Weil Sie bei der Auswahl Ihrer Gäste nicht gerade wählerisch sind. Augenblick. Soll ich etwa von Gästen, die meine Freunde mitbringen, ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen? Frau Woltersheim! Wir ermitteln hier in einem schweren Fall von Gewaltkriminalität, in den Götten nachweislich verwickelt ist. Da Sie ihn und auch den Herrenbesuch der Blumen nicht kennen und auch die Frage nicht beantworten können, ob beide identisch sind, beenden wir die Vernehmung. Wie sich bald herausstellte, hatte die 17-jährige Verkäuferin Hertha Schäumel den Götten mit zur Party gebracht. Sind Sie verwandt mit Frau Woltersheim? Ja, sehr weitläufig. Über die Großeltern. Ich sage Tante Else zu ihr und Katharina betrachte ich als Cousine. Was geschah am vergangenen Mittwochabend? Meine Freundin Claudia und ich hatten Tante Else versprochen, unsere Freunde zu dem kleinen Fest mitzubringen, weil es sonst an Tanzpartnern fehlen würde. Mein Freund ist bei der Bundeswehr, der hatte Dienst. Und der Freund von der Claudia war schon am frühen Nachmittag so betrunken, dass wir ihn ins Bett stecken mussten. Wir sind dann ins Café Polk gegangen, um jemanden netten aufzugabeln. Ach, ist das üblich? Ja, man trifft sich da. Vor und nach den Bällen. Ich habe dann mit einem jungen Mann ein paar Mal getanzt und ihn gefragt, ob er Lust hat, mit auf eine Party zu gehen. Wie hieß denn der junge Mann? Ludwig. Er hat sofort zugestimmt. Und in diesem Augenblick kam Claudia mit einem, der als Scheich verkleidet war. Und der fragte, ob auf der Party noch ein Plätzchen für Karl frei sei. So hieß der nämlich. Und dann haben wir die beiden mitgenommen. Wusste Katharina, dass Sie ins Café Polk gehen wollten, um jemand aufzugabeln? Ja, wir haben telefoniert. Sie war dagegen. Sie meinte, wir wären zu gutgläubig und zu leichtsinnig. Ach. Ja, Katharina ist nun mal komisch in diesen Sachen. Umso erstaunter war ich, dass Katharina diesen Ludwig... Ludwig Götten. Von mir aus. Dass Katharina also den Ludwig Götten sofort mit Beschlag belegte und den ganzen Abend mit ihm tanzte. Als würden sie sich schon lange kennen. Die Aussage von Hertha Schäumel wurde von ihrer Freundin Claudia Stern fast wörtlich bestätigt. Als man die unterschriebenen Protokolle noch einmal durchsprach, warf Staatsanwalt Dr. Korten, der bis dahin geschwiegen hatte, die Frage auf, ob man denn nicht ernsthaft versuchen müsse, dieses Scheichs mit dem Namen Karl habhaft zu werden. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass noch keinerlei Maßnahmen zu einer Fahndung eingeleitet wurden. Ach, Sie meinen, wir sollten nach diesem Karl fahnden? Natürlich. Der ist doch schon gemeinsam mit Götten im Café Polk aufgetaucht. Und ging dann auch noch mit zu dieser Party. Entschuldigung, Dr. Gordon. Aber das war einer unserer Leute. Götten wurde nämlich seit 36 Stunden auf Schritt und Tritt verfolgt. Ja, und wo ist er jetzt? Wir haben ihn keine Minute aus den Augen gelassen. Na und? Ja, alle Kontakte wurden überprüft, nichts Auffälliges. Bis er dann, nachdem er stundenlang mit ihr getanzt hatte, plötzlich mit Katharina Blum verschwand. Aber wir wussten ja wohin, das ganze Areal war umstellt. Als wir dann die Wohnung stürmten, war er weg. Nur Katharina war da, stand strahlend in der Küche mit einem großen Becher Kaffee. Sie muss einen geheimen Fluchtweg gekannt haben. Ja, und ich bin sicher, dass sie für Götten und möglicherweise auch für andere als Quartiermacherin fungiert hat. Mir scheint es am besten, sie frei herumlaufen zu lassen. Vielleicht macht sie einen Fehler und wir haben wieder eine Spur. Und was den geheimen Fluchtweg betrifft, da hat Frau Blorner die Finger im Spiel, da bin ich sicher. Sie hat nämlich bei der Planung des Hauses mitgewirkt. Ihr Briefkasten hatte im Leben von Katharina Blum eine eher geringe Rolle gespielt. Aber am nächsten Morgen quoll er förmlich über. Sie hatte Else Woltersheim gebeten, sie zu begleiten. Ich habe Angst. Sogar Angst vor dem Telefon. Obwohl es doch die einzige Möglichkeit ist, mit Ludwig Kontakt aufzunehmen. Gib mir die Post. Du musst dir das nicht alles selbst ansehen. Nein. Dann gib mir die Schlüssel, bevor jemand kommt. Nun mach schon! Frau Woltersheim war schneller. Sie nahm den Hörer ab und erstarrte. Sie verdammte Sau. Sie verdammte feige Sau. War das wieder dieser... Ja. Klugerweise legte sie den Hörer nicht wieder auf, sondern neben die Gabel. Katharina fing an, die Post zu öffnen. Es war nicht alles anonym. Ein nicht anonymer Brief, der umfangreichste, kam von einem Intimversandhaus, das ihr alle möglichen Sexartikel anbot. Auch die meisten Postkarten enthielten derbe sexuelle Offerten oder politische Beschimpfungen. Das reichte von rote Wühlmaus bis Kommunistensau. Als Katharina alles gelesen hatte, ging sie in die kleine Hausbar und nahm je eine Flasche Sherry, Whisky, Rotwein und eine angebrochene Dose Kirschsirup heraus, die sie ohne sonderliche Erregung gegen die makellosen Wände warf. Das Gleiche machte sie in der kleinen Küche mit Tomatenketchup, Öl und Essig und im Badezimmer mit Cremetuben, Puder, Shampoo und Körperlotion, Dabei wirkte sie planvoll und so überzeugt und überzeugend, dass Else Woltersheim nichts unternahm. Es hat natürlich viele Theorien gegeben, die den Zeitpunkt herauszuanalysieren versuchten, an dem Katharina die ersten Mordabsichten fasste. An diesem Abend jedenfalls forderte irgendwann die Natur ihr Recht. Nachdem wieder und wieder besprochen war, wie es weitergehen könne, schlief Katharina ein. Else Woltersheim nahm sich vor, sie jedenfalls vor der Sonntagsausgabe der Zeitung zu bewahren. Bei Blornas hatte den ganzen Tag das Telefon geläutet, war telefoniert worden, zum Beispiel mit dem Staatsanwalt Hach, der gerade von Katharinas Vernehmung kam. Ja, das kann ich beim besten Willen noch nicht sagen, ob ein Verfahren gegen Sie eröffnet wird. Braucht sie einen Rechtsbeistand? Im Augenblick braucht sie vor allem Beistand, aber nicht per Telefon. Wie meinst du das? Stell dich nicht dümmer, als du bist, Hubert. Keine Telefonate. Nicht mit ihr, nicht mit Frau Woltersheim und mit dem Ehepaar Hieperts nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Hubert, am besten wir treffen uns irgendwo in der Stadt. Museum wäre gut. Wie kommt es bloß, hatte Trude Blörner sich schon am Morgen gefragt, dass innerhalb einer halben Stunde, obwohl man doch nur Kaffee aufgegossen, Knäckebrot, Butter und Honig aus dem Schrank geholt und ein paar Gepäckstücke in die Diele gestellt hatte, schon das Chaos ausgebrochen zu sein schien. Und dann ihr Mann, der nun schon zum wievielten Male fragte, was denn Alois Sträubleder mit der Affäre zu tun haben könnte. Das müsste dir schon bei der Lektüre der Zeitung aufgefallen sein. Ich habe diesen verfluchten Dreck nun oft genug gelesen. Und beim Stichwort Herrenbesuch, hast du dir nichts gedacht? Nein. Sieht Götten wie ein Herrenbesuch aus? Ganz gleich, was er anhat. Sowas nennt man in der Sprache spitzelnder Mitbewohner immer noch Männerbesuch. Du meinst... Ja, ich meine. Und ich verwandle mich auf der Stelle in eine Prophetin und sage dir, dass wir innerhalb von spätestens einer Stunde ebenfalls Herrenbesuch bekommen. Bleib doch mal hier. Und was ich dir außerdem prophezeie, Ärger und Konflikte. Und möglicherweise das Ende einer alten Freundschaft. Kannst du mir das bitte erklären? Unsere Katharina hat zwei lebensgefährliche Eigenschaften. Treue und Stolz. Sie wird niemals, niemals wird sie zugeben, dass sie diesem Jungen den Fluchtweg gezeigt hat. Was für ein Fluchtweg? Katharina und ich haben ihn gemeinsam studiert. Um Himmels Willen, ihr... Ruhig, ruhig, mein Liebster, es wird nichts rauskommen. Aber genau genommen bin ich schuld, dass dieser Götten ungesehen aus ihrer Wohnung verschwinden konnte. Was? Ich hatte doch einen Plan der gesamten Heizungs-, Lüftungs-, Kanalisations- und Leitungsanlagen von Elegant am Strom wohnen in meinem Schlafzimmer hängen. Ja. Und da waren die Heizungsschächte rot, die Lüftungsschächte blau, die Kabelleitungen grün und die Kanalisation gelb eingezeichnet. Katharina nannte es das abstrakte Gemälde. Sie war davon derart fasziniert, dass sie immer wieder lange davor stand und mich nach Zusammenhängen und Bedeutungen fragte. Und ich, oh Gott, ich war drauf und dran, eine Kopie davon zu besorgen und ihr zu schenken. Ich bin ganz erleichtert, dass ich es nicht getan habe. Stell dir vor, man hätte eine Kopie bei ihr gefunden. Dann wäre die Verschwörungstheorie perfekt. Mhm. Jetzt weißt du, wie dieser junge Mann, von dessen Zärtlichkeiten sie jetzt nur noch träumen kann, der Polizei entwischt ist. Und was hat das mit dem Herrenbesuch zu tun? Der ist ja auch irgendwie aus- und eingegangen. Du meinst Alois? Ja, den meine ich. Hast du denn nicht bemerkt, wie jungenhaft und wie fröhlich er die paar Mal mit Katharina getanzt hat und wie er sich geradezu aufdrängte, sie nach Hause zu bringen? Ernst und jung und hübsch, wie sie war. Dieser Schuh. Ja, und du? Hm? Hat sie nicht auch dein Männerherz ein wenig erfreut? Du weißt, dass ich sie sehr gerne habe. Nein, mehr als das. Und du weißt, dass jeder, nicht nur Männer, manchmal so Anwandlungen hat, einfach mal jemand in den Arm zu nehmen. Aber bei Katharina, es war da etwas, nicht die Rücksichtnahme auf dich, sondern Respekt, Ehrfurcht. liebevolle Ehrfurcht vor ihrer, ja, verdammt, vor ihrer Unschuld. Ich finde keinen anderen Ausdruck dafür. Es war wohl diese merkwürdige, herzliche Kühle und ihre Verletzbarkeit. Wenn sich herausstellt, dass Alois wirklich der Herrenbesuch war, dann werde ich ihm schlicht gesagt einen in die Fresse hauen. Der Herrenbesuch ist soeben vorgefahren. Blorna schlug Alois Sträubleder nicht in die Fresse, aber es wurde nicht etwa gemütlicher. Im Gegenteil, denn Trude konnte sich nicht verkneifen, den alten Freund, während sie in ihrer Kaffeetasse rührte, mit den Worten »Hallo Herrenbesuch« zu begrüßen. Blorna kannte die Spannungen zwischen den beiden. Trude hatte ihn, der sich für unwiderstehlich hielt, nämlich einmal abblitzen lassen. Deshalb führte er Sträubleder gleich weiter in sein Arbeitszimmer. »Ich nehme an, Trude hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen.« »Ja.« Fragt sich nur, ob das immer taktvoll ist. Setz dich doch. Danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich in dieser Sache deine Hilfe nicht mehr brauche. Wir sind auf dem schnellsten Weg. Du hast mal wieder die Nerven verloren auf dem Flugplatz da im Nebel. Der hatte sich nämlich nach einer Stunde gelichtet. Aber du wärst auch bei planmäßigem Abflug zu spät gekommen. Wieso? Weil da der entscheidende Teil der Vernehmung längst abgeschlossen war. Gegen die Zeitung kann ich ohnehin nicht an. Die Zeitung stellt keine Gefahr dar, das hat Lüding fest in der Hand. Es gibt ja auch noch andere Zeitungen. Und ich kann jede Art von Schlagzeilen brauchen, nur diese Art nicht, die mich mit Banditen in Verbindung bringt. Eine romantische Frauengeschichte bringt mich höchstens privat in Schwierigkeiten, nicht öffentlich. Da würde nicht einmal ein Foto mit einer so attraktiven Frau wie Katharina Blum schaden. Im Übrigen wird die Herrenbesuchstheorie fallen gelassen. Weder Briefe noch Schmuck spielen in dieser Sache eine... Schmuck? Ich habe ihr einen ziemlich kostbaren Ring geschenkt, den man gefunden hat. Die Briefe nicht. Aber das alles wird keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Schlimm ist nur, dass dieser Tötkes auch für andere Zeitungen schreibt. Du scheinst überhaupt nicht informiert zu sein, wie? Ich habe keine Ahnung. Ein merkwürdiger Zustand für einen Anwalt, dessen Mandant ich immerhin bin. Du hast also offenbar noch keine Verbindung mit ihr? Nein. Du denn? Nicht direkt. Ich weiß nur, dass sie vor ungefähr einer Stunde bei der Zeitung angerufen und Tötkes für morgen Nachmittag ein Exklusivinterview versprochen hat. Er hat angenommen. Und das sollen wir alles so einfach... Da ist noch eine Sache, die mir bedeutend mehr Kummer, die mir regelrecht Magenschmerzen verursacht. Du kannst mich ab morgen beschimpfen, so viel du willst, und du kannst mir glauben, ich würde alles tun, um ihr zu helfen, denn ich liebe diese Frau. Nur ihr ist nicht mehr zu helfen, weil sie sich nicht helfen lässt. Mir ist noch zu helfen. Kurz gesagt, ich hätte gern, wenn du bei dem Interview dabei sein könntest. Als mein und ihr Anwalt. Vielleicht setzt du mich mal ins Bild. Na gut. Das Heikelste ist nämlich bisher weder bei den Vernehmungen noch in der Presse herausgekommen. Ich habe ihr vor einem halben Jahr den Schlüssel zu unserem Zweithaus in Kohlforstenheim regelrecht aufgedrängt. Bist du verrückt? Ja, ich hoffte, dass sie mich mal da besucht. Man hat ihn nicht gefunden. Weder bei der Hausdurchsuchung noch bei der Leibesvisitation. Es war etwas ganz Neues, Überraschendes in Sträubleders Gesicht, das in Blorna fast Mitleid erweckte, gewiss aber Neugier. Verdammt nochmal, Hubert, begreifst du denn immer noch nicht? Ich bin sicher, dass sie den Schlüssel ihrem Ludwig gegeben hat. Und dass dieser Kerl jetzt seit 2 Tagen da hockt. Ich habe einfach Angst. Um Katharina, um die Polizeibeamten und um diesen dummen jungen Bengel, der da vielleicht in meinem Haus in Kohlforstenheim hockt. Ich möchte, dass er dort verschwindet, bevor sie ihn entdecken. Ich möchte gleichzeitig, dass sie ihn schnappen, damit die Sache ein Ende hat. Verstehst du jetzt? Und? Zu was rätst du? Wenn auch nur die geringste Möglichkeit besteht, dass Götten in deinem Haus ist, musst du sofort die Polizei verständigen. Sonst tue ich es. Damit ich doch noch in die Schlagzeilen komme. Zusammen mit diesem Banditen. Ich dachte an etwas anderes. Ich dachte, dass du vielleicht mal hinausfahren könntest. Ich meine nach Kohlforstenheim. So, als mein Anwalt. Um mal nach dem Rechten zu sehen. Ob der Eisschrank funktioniert, wie? Ob der Thermostat der Ölheizung richtig eingestellt ist? Keine Scheibe eingeworfen, die Bettwäsche nicht klamm? Dazu kommt ein hochangesehener Industrieanwalt, der eine Luxusvilla mit Swimmingpool besitzt und mit der Roten Trude verheiratet ist, überstürzt aus dem Urlaub, ja? Hältst du das für eine gute Idee? Wohl auch die Herren Zeitungsreporter jede meiner Bewegungen beobachten, fahre ich, soeben dem Schlafwagen entstiegen, zu deinem Zweithaus hinaus, um zu sehen, ob die Krokusse bald durchbrechen oder die Schneeglöckchen schon raus sind. Verdammt, ich bitte dich als meinen Anwalt und Freund um einen Dienst, der nicht einmal persönlicher, sondern staatsbürgerlicher Natur ist. Und du kommst mir mit Schneeglöckchen. Diese Sache ist seit gestern so geheim, dass wir keinerlei Informationen mehr bekommen, weder von der Polizei noch vom Innenministerium. Es geht um Leben und Tod, Hubert. Um Tod geht's nicht mehr, nur noch um Leben, Gott sei Dank. Sie haben den Jungen geschnappt. Dummerweise hat er geschossen und ist beschossen worden. Er ist verletzt, aber nicht lebensgefährlich. In deinem Garten, Alois, in Kohlforstenheim zwischen Swimmingpool und Pergola. Und was hat er gesagt, unser guter Ludwig? Dass Katharina nichts, aber auch gar nichts mit der Sache zu tun hat. Wahrscheinlich musst du ein paar Scheiben ersetzen, Alois. Aber dein Name ist noch nicht genannt worden. Und nun mach dich auf die Socken. Und statte zur Abwechslung mal deiner Frau einen Herrenbesuch ab. Man kann sich vorstellen, dass es an dieser Stelle in Blornas Arbeitszimmer fast zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Sträubleder soll versucht haben, Trude Blorna an die Kehle zu springen, von ihrem Mann aber daran gehindert und darauf hingewiesen worden sein, dass man sich an einer Dame doch nicht vergreifen wolle. Sträubleder soll daraufhin gesagt haben, er sei sich nicht sicher, ob die Definition Dame auf eine so scharfzüngige Frau noch zutreffe. Und wenn er noch ein einziges Mal das ominöse Wort zu hören bekomme, dann... Ja? Was dann? Nun... Dann sei es eben aus. Er hatte das Haus noch kaum verlassen und Blorna hatte noch keine Gelegenheit, seiner Frau zu sagen, sie sei nun doch wohl etwas zu weit gegangen, als Trude ihm regelrecht das Wort abschnitt. Ihre Mutter ist diese Nacht gestorben. Ich habe gerade mit Katharina telefoniert. Der Tod der Frau Blum wurde zwar gewaltsam herbeigeführt, aber unbeabsichtigt gewaltsam. Jedenfalls hatte der Todesherbeiführer weder mörderische noch totschlägerische, nicht einmal körperverletzende Absichten. Es handelte sich um eben jenen Tötkes, der selbst allerdings ein blutiges, beabsichtigt gewaltsames Ende fand. Tötkes war vom Pförtner, von der Stationsschwester Edelgard und vom leitenden Arzt Dr. Heinen darauf aufmerksam gemacht worden, dass Frau Blum nach einer schweren, aber erfolgreichen Krebsoperation sehr ruhebedürftig sei und dass ihre Genesung geradezu davon abhängig sei, dass sie keinerlei Aufregungen ausgesetzt werde und ein Interview nicht in Frage käme. Auch Personen der Zeitgeschichte sind für mich in erster Linie Patienten. Nun hatte Tötkes während dieser Gespräche festgestellt, dass im Krankenhaus Handwerker wirkten und er hatte sich mit dem simpelsten aller Tricks, dem Handwerkertrick, also mit Kittel, Farbtopf und Pinsel, am nächsten Tag Zutritt zur Station verschafft, denn nichts, so sagte er später, sei so ergiebig wie Mütter, auch Kranke. Es sieht ganz so aus, als sei Katharina bei der Nachricht vom Tod ihrer Mutter nicht gerade zusammengebrochen. Es scheint fast, als wäre sie erleichtert gewesen. Natürlich konfrontierte sie Dr. Heinen mit dem Tötkes-Interview in der Zeitung, aber seine Empörung ließ sie eher kühl. Es sei doch offenbar eine Berufspflicht dieser Art Zeitungsleute, sagte sie, unschuldige Menschen um Ehre, Ruf und Gesundheit zu bringen. Dann ließ sie sich von Schwester Edelgard in die Leichenkammer führen. Sie zog selbst das Leichentuch vom Gesicht ihrer Mutter und küsste sie auf die Stirn. Erst als sie die Leichenkammer verließ, fing sie an zu weinen. Am Samstagnachmittag saßen sie dann alle im Café Klog in Chur, wo Katharina zuweilen ausgeholfen hatte. Trude und Hubert Blorna, Else Woltersheim und ihr Lebensgefährte Konrad Beiters, der mit Katharina gelegentlich Schießübungen veranstaltet hatte. Es fanden Umarmungen statt und es flossen Tränen, sogar von Trude Blorna. Natürlich herrschte auch im Café Klog Karnevalsstimmung, aber Erwin Klog stellte sein privates Wohnzimmer zur Verfügung. Hier sprach Katharina auch ganz offen über ihr Verhältnis zu Alois Streubleder. Er habe sie einmal nach einem Abend bei Blornas nach Hause gebracht, gegen ihren Willen bis an die Haustür. Von da an habe er Blumen geschickt, Briefe geschrieben und einige Male sei es ihm sogar gelungen, zu ihr in die Wohnung vorzudringen. Bei dieser Gelegenheit habe er ihr den Ring einfach aufgedrängt. Ich habe deshalb seinen Namen nicht preisgegeben, weil ich es für unmöglich hielt, den vernehmenden Beamten zu erklären, dass nichts, rein gar nichts zwischen uns gewesen ist. Wer würde ihr schon glauben, dass sie einem Menschen wie Streubleder widerstehen würde, der ja nicht nur wohlhabend sei, sondern in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft seines unwiderstehlichen Charmes wegen geradezu berühmt sei? Wer würde einer Hausangestellten schon glauben, dass sie so jemand widerstehen würde und nicht einmal aus moralischen, sondern aus Geschmacksgründen? Nur für den Schlüssel bin ich am Ende sogar dankbar gewesen. Ludwig wäre auch ohne Schlüssel in das Haus gekommen, aber mit war es einfacher. Und ich wusste, dass dort niemand sein würde, weil ich es strikt abgelehnt hatte, das Karnevalswochenende mit Streubleder dort zu verbringen. Obwohl er mich wieder aufs Äußerste bedrängt hat. Hat Ludwig dir eigentlich gesagt, dass er von der Polizei gesucht wird? Ja, weil er von der Bundeswehr desertiert ist und weil er dabei war, sich ins Ausland abzusetzen. Hat mir einen solchen Spaß gemacht, ihn eigenhändig in den Heizungsschacht zu expedieren, der erst an der Ecke zur Hochkeppelstraße ins Tageslicht führt. Es gelang Blorna nicht, Katharina von dem geplanten Interview mit Töttges abzubringen. Später lief es Blorna kalt den Rücken hinunter, wenn er bedachte, mit welch entschlossener Kaltblütigkeit Katharina auf dem Interview bestanden und wie entschieden sie seinen Beistand abgelehnt hatte. Und doch war er nicht ganz sicher, dass Katharina an diesem Abend schon zum Mord entschlossen war. Viel wahrscheinlicher erschien es ihm, dass die Sonntagszeitung den Ausschlag gegeben hatte. Zugegeben, Katharinas Story war nicht mehr mit Foto auf der Titelseite. Auf der Titelseite war diesmal Ludwig Götten mit der Überschrift »Der zärtliche Liebhaber von Katharina Blum in industriellen Villa gestellt«. Katharinas Story auf den Seiten 7-9 war umfangreicher als bisher, mit zahlreichen Bildern. Katharina als Erstkommunikantin, ihr Vater als heimkehrender Gefreiter, die Kirche in Gemmelsbroch, die Villa von Blornas, Katharinas Mutter mit 40, ziemlich vergrämt, das winzige Häuschen in Gemmelsbroch, in dem sie gewohnt hatten, schließlich ein Foto des Krankenhauses, in dem Katharinas Mutter vor 2 Nächten gestorben war. Der Text. Als erstes nachweisbares Opfer der undurchsichtigen und immer noch auf freiem Fuß befindlichen Katharina Blum kann man jetzt ihre eigene Mutter bezeichnen, die den Schock über die Aktivitäten der Tochter nicht überlebte. Ist es schon merkwürdig genug, dass die Tochter, während ihre Mutter im Sterben lag, mit inniger Zärtlichkeit mit einem Räuber auf einem Ball tanzte, so grenzt es doch schon ans Perverse, dass sie bei dem Tod keine Träne vergoss. Aber ist diese Frau wirklich nur eiskalt und berechnend? Die Frau eines früheren Arbeitgebers, eines angesehenen Landarztes, beschreibt sie so. Sie hatte eine richtig nuttige Art. Ich musste sie entlassen, meine heranwachsenden Söhne, unser Patienten und auch um des Ansehens meines Mannes willen. War Katharina Blum etwa auch an den Unterschlagungen des berüchtigten Dr. Fehnern beteiligt? Die Zeitung berichtete seinerzeit über diesen Fall. War ihr Vater ein Simulant? Warum wurde ihr Bruder kriminell? Immer noch ungeklärt, ihr rascher Aufstieg und ihre hohen Einkünfte. Nun steht endgültig fest. Katharina Blum hat dem blutbefleckten Götten zur Flucht verholfen. Sie hat das freundschaftliche Vertrauen und die spontane Hilfsbereitschaft eines hochangesehenen Wissenschaftlers und Industriellen schamlos missbraucht. Offenbar wollte die Blum im Auftrag einer Linksgruppe die Karriere von S. zerstören. Will die Polizei, will die Staatsanwaltschaft tatsächlich dem schandbedeckten Götten glauben, der die Blum voll entlastet? Die Zeitung stellt zum wiederholten Male die Frage, sind unsere Vernehmungsmethoden nicht doch zu milde? Soll man gegen Unmenschen menschlich bleiben müssen? Unter den Bildern von Blorna, Frau Blorna und der Villa. In diesem Haus arbeitete die Blum von 7-16:30 Uhr selbstständig, unbewacht, mit dem vollen Vertrauen von Dr. Blorna und Frau Dr. Blorna. Was mag sich hier alles abgespielt haben, während die ahnungslosen Blornas ihrem Beruf nachgingen? Oder waren sie nicht so ahnungslos? Gewisse Andeutungen übergehen wir hier, da sie nicht zur Sache gehören. Oder doch? Welche Rolle spielte Frau Dr. Gertrud Blorna, die in den Annalen einer angesehenen TH heute noch als die Rote Trude bekannt ist? Wie konnte Götten aus der Wohnung der Blum entkommen, obwohl ihm die Polizei dicht auf den Fersen war? Wer kannte die Konstruktionspläne des Apartmenthauses Elegant am Strom wohnen bis ins letzte Detail? Frau Dr. Blauner, die an der Planung beteiligt war. In dem Villenvorort, in dem Blorners wohnten, wurde natürlich die Sonntagszeitung nicht verkauft. Dort las man Edleres. So kam es, dass Blorner, der glaubte, es sei nun alles vorbei und der nur ein wenig bange auf Katharinas Gespräch mit Tötkes wartete, erst am Mittag, als er bei Frau Woltersheim anrief, von dem Artikel in der Sonntagszeitung erfuhr. Als er sich von Frau Woltersheim die entsprechenden Passagen vorlesen ließ, platzte ihm regelrecht der Kragen. Er schrie, brüllte, suchte in der Küche nach einer leeren Flasche, rannte damit in die Garage, wo er von seiner Frau gestellt und daran gehindert wurde, einen Molotow-Cocktail zu basteln, den er in die Redaktion der Zeitung werfen wollte. Man muss sich das vor Augen führen. Ein akademisch gebildeter Mensch von 42 Jahren, der wegen seiner nüchternen und klaren Verhandlungsführung höchsten Respekt genoss, ein durch und durch weltläufiger Mensch, will Molotow-Cocktails basteln. Frau Blorner erklärte das kurzerhand als spontan kleinbürgerlich-romantischen Anarchismus und besprach ihn regelrecht, wie man einen Kranken bespricht. In den nächsten Wochen, während sich Blorner auf Katharinas Prozess vorbereitete, wurden von der Zeitung immer neue Gerüchte verbreitet. Zum Beispiel, dass er sich scheiden lassen wolle und dass er finanziell am Ende sei. Es gab Ärger genug. Katharinas Wohnung war weder zu vermieten noch zu verkaufen, weil sie als blutbefleckt galt und es drohte eine Schadensersatzklage der Wohnungsgesellschaft wegen Wertminderung. Der Versuch, Frau Blorner aus der Architekturfirma zu entlassen wegen Vertrauensbruchs, der darin bestanden haben soll, Katharina in die Strukturen des Wohnkomplexes einzuweihen, wurde in erster Instanz abgewiesen. Blorners Verhältnis zur Lystra, Lüding und Streubleder Investment war gestört, wenn nicht gelöst. Einen Trost hat Blorner. Seine Frau wird immer netter zu ihm. Sie hat ihre scharfe Zunge immer noch, wendet sie aber nicht mehr gegen ihn, nur noch gegen andere. Meine größte Sorge ist, Katharina dazu zu bringen, dass sie in der Hauptverhandlung aussagt, sie habe erst am Sonntagmorgen den Entschluss gefasst, Tötkes entschieden, die Meinung zu sagen, ihn zu stellen. Wann hat sie sich denn die Waffe besorgt? Am Sonntagmorgen. Aber sie sagt auch, dass sie schon am Donnerstag nach der Lektüre des ersten Artikels Mordgedanken gehabt habe. Ich kann das verstehen. Rechtlich sind Mordgedanken aber noch lange kein Mordplan. Wie viel wird sie kriegen? Man rechnet damit, dass 15 Jahre beantragt werden und dass sie 8 bis 10 Jahre bekommt. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich glaube schon. Sie sagt, sie ist glücklich, dass sie jetzt unter denselben Bedingungen lebt wie ihr lieber Ludwig. Sie gilt als vorbildliche Gefangene. Hach hat mir übrigens gesagt, dass sie die Mordanklage gegen Götten wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können. Was Staatsanwalt Hach seinem Freund Blorner nicht zu sagen wagt, ist die Möglichkeit, dass man ihn als Verteidiger wegen erheblicher Befangenheit ablehnen wird. Blorner beschäftigt unterdessen eine Frage ganz anderer Art. Nach der Tat hatte Katharina bei ihrer Vernehmung gesagt, sei sie in der Stadt umhergelaufen, um Reue zu finden. Was aber war vorher geschehen? Warum war sie in das Journalistenlokal gegangen? Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ja. In das Journalistenlokal bin ich nur gegangen, um mir Tötkes mal anzuschauen. Ich kannte ihn ja nicht. Ich wollte wissen, wie solch ein Mensch aussieht. Was er für Gebärden hat. Wie er spricht, trinkt, tanzt. Dieser Mensch, der mein Leben zerstört hat. Und? Ich bin vorher in Konrads Wohnung gegangen und habe mir die Pistole geholt. Ich habe sie sogar selbst geladen. Dann? Ich wartete in dem Lokal 1,5 bis 2 Stunden, aber er kam nicht. Ich hatte mir vorgenommen, wenn er zu widerlich wäre, gar nicht zu dem Interview zu gehen. Und hätte ich ihn vorher gesehen, wäre ich auch nicht hingegangen. Aber er kam ja nicht in die Kneipe. Um den Belästigungen zu entgehen, habe ich den Wirt, den ich von meinen Nebenbeschäftigungen her kannte, gebeten, mich beim Ausschank hinter der Theke helfen zu lassen. Er hatte versprochen, mir ein Zeichen zu geben, wenn Tötkes auftauchen sollte. Ist er gekommen? Nein. Um 12 Uhr bin ich dann nach Hause gefahren. War mir scheußlich in der verschmierten und verdreckten Wohnung. Ich habe die Pistole entsichert und wieder in meine Handtasche gesteckt. Da klingelte es schon. Ich dachte mir, er hätte unten geklingelt und ich hätte noch ein paar Minuten Zeit. Aber er war schon mit dem Aufzug heraufgefahren Und da stand er vor mir. Und ich war erschrocken. Warum? Ich sah sofort, welch ein Schwein er war. Ein richtiges Schwein. Und dazu hübsch. Weh. Was man so hübsch nennt. Er sagte, »Na, Blümchen, was machen wir zwei denn jetzt?« Ich sagte kein Wort und wich ins Wohnzimmer zurück. Er kam mir nach und sagte, »Was guckst du mich denn so entgeistert an, mein Blümelein? Ich schlage vor, dass wir jetzt erst einmal bumsen.« Inzwischen war ich bei meiner Handtasche und der ging mir an die Kledage und ich dachte, »Bumsen, meinetwegen.« Und ich habe die Pistole rausgenommen und sofort auf ihn geschossen. Wie oft? Zweimal, dreimal, viermal, ich weiß nicht mehr genau. Ich verstehe. Sie müssen nicht denken, dass es was Neues für mich war, dass ein Mann mir an die Kledage wollte. Wenn Sie von Ihrem 14. Lebensjahr an den Haushalten arbeiten, sind Sie was gewohnt. Aber dieser Kerl. Und dann bumsen. Ich dachte, gut, jetzt bumst es. Natürlich hatte er damit nicht gerechnet. Und er guckte mich noch eine halbe Sekunde oder so erstaunt an. Wie im Kino, wenn einer plötzlich aus heiterem Himmel erschossen wird. Dann fiel er um und ich glaube, dass er tot war. Ich habe die Pistole neben ihn geschmissen und bin raus, mit dem Aufzug runter und zurück in die Kneipe. Und Peter... Der Wirt? Ja, der war erstaunt, denn ich war kaum eine halbe Stunde weg gewesen. Ich habe weiter an der Theke gearbeitet und die ganze Zeit über dachte ich, es ist wohl doch nicht wahr. Ich wusste aber, dass es wahr war. Bis vier habe ich Schnäpse ausgeschenkt, Bier gezapft, Sektflaschen geöffnet und Rollmöpse serviert. Dann bin ich gegangen. Wohin? Zuerst in eine Kirche direkt nebenan. Ich habe da lange gesessen und an meine Mutter gedacht. An dieses verfluchte, elende Leben, das sie gehabt hat. Und auch an meinen Vater, der immer, immer nörgelte. Immer. Und auf Staat und Kirche, Behörden und Beamte, Offiziere und alles schimpfte. Aber wenn er mal mit einem von denen zu tun hatte, dann ist er gekrochen und hat fast gewinselt vor Unterwürfigkeit. Und an meinen Mann, Brettloh. An den miesen Dreck, den er diesem Töttges erzählt hat. An meinen Bruder natürlich, der ewig und ewig hinter meinem Geld her war. Wenn ich nur ein paar Mark verdient hatte, knöpfte er sie mir ab für irgendwelchen Blödsinn, Klamotten oder Motorräder oder Spielsalons. Und natürlich dachte ich auch an den Pfarrer, der mich in der Schule immer unser rötliches Katrinchen genannt hat. Ich wusste gar nicht, was er meinte. Und die ganze Klasse lachte, weil ich dann wirklich rot wurde. Ja, und natürlich auch an Ludwig. Dann bin ich aus der Kirche raus und ins nächstbeste Kino. Und wieder raus aus dem Kino und wieder in eine Kirche, weil das an diesem Karnevalssonntag der einzige Ort war, wo man ein bisschen Ruhe fand. Was hast du denn gesucht? Natürlich habe ich auch an den Erschossenen da in meiner Wohnung gedacht. Aber ohne Reue, ohne Bedauern. Er wollte doch bumsen und ich habe gebumst, oder? Und dann hatte ich plötzlich Lust auf einen starken Kaffee und bin zum Café Berkering gegangen. Gleich in die Küche, weil ich Käthe Berkering von der Haushaltsschule her kenne. Sie hat mir eine Tasse von ihrem eigenen Kaffee gegeben, den sie ganz nach Omas Art noch richtig auf die frisch gemahlenen Bohnen aufschüttet. Aber dann fing sie auch mit dem Kram an aus der Zeitung. Nett aber, doch auf eine Weise, als glaubte sie wenigstens ein bisschen davon. Wie sollen die Leute denn auch wissen, dass das alles gelogen ist? Ich habe ihr zu erklären versucht, aber sie hat nicht verstanden, sondern nur mit den Augen gezwinkert und gesagt, »Und du liebst also diesen Kerl wirklich?« Und ich habe gesagt, »Ja.« Und dann habe ich mich für den Kaffee bedankt, habe mir draußen ein Taxi genommen und bin zu diesem Möding gefahren, der damals so nett zu mir war. Sie hörten Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Nach der gleichnamigen Erzählung von Heinrich Böll. Hörspielbearbeitung Hermann Naber. Die Personen und ihre Sprecher waren Katharina Blum, Katharina Zapatka, Trude Blorna, Christa Posch, Hubert Blorna, Friedhelm Ptock, Else Woltersheim, Hannelore Hoger, Alois Streubleder, Walter Renneisen, Erwin Beitzmenne, Uwe Friedrichsen, Erzähler Gerd Böckmann und Peter Wilczynski, sowie Matthias Hase, Horst Hildebrand, Pitt Klein, Ulrich Lampen, Manuela Romberg, Klaus Spürkel, Andreas Serda, Bert Wesselmann und Nele Voigt. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Hermann Naber. Produktion Südwestfunk 1997. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.